Jetzt habe ich den Paul an sein Schiff gebracht. Es war mal wieder soweit. Wir haben wohl beide dasselbe gedacht. Nur ich hab geweint und er hat gelacht und sagte auf lange Good Night. Das Schiff muss sich langsam zum Winde drehen und dann war alles vorbei. Jetzt kann er die englische Küste schon sehen und ich werde den Deich heruntergehen und rufe dann laut, Ahoi, Paul, ahoi. 4 Tage warst du zu Hause, 4 Monate bleibst du an Bord. 4 Tage waren wir glücklich, jetzt ist mein Liebster fort. Jetzt kommen einsame Stunden und die Gedanken sind weit. 4 Tage sind kurze Sekunden, 4 Monate eine Ewigkeit. Ich mache das so nicht mehr länger mit, er bleibt ja auch nicht allein. Vergisst mich in Rio, Shanghai und Madrid, ich nehme mir den Klaus und dann sind wir quitt. Vielleicht muss ich's nicht mal bereuen. Und wenn er dann heimkommt und lacht mich an und fragt mich, warst du mir treu? Dann zuck ich die Schultern und geh an ihn ran und sage ganz einfach, Klaus ist mein Mann und du bist für mich Ahoi, Paul, Ahoi. 4 Tage warst du zu Hause, 4 Monate bliebst du an Bord. 4 Tage waren wir glücklich, wann musst du nun wieder fort? Vergessen einsame Stunden, vergessen mein ganzes Leid. 4 Monate sind kurze Sekunden, 4 Tage eine Zeit.